Fünfte Szene. Ich höre Pferde. Sie kommen zurück. Roller! Roller lebt! Ja, ich lebe, zum Glück. Ich war viele Wochen im Gefängnis und heute wollten sie mich hängen. Sie haben Roller zum Galgen gebracht. Und alle Leute sind mitgegangen. Die ganze Stadt war leer. Da kommen wir und zünden die Häuser an. Zuerst sieht es niemand. Die schauen alle nur auf mich und den Galgen. Aber dann ruft einer: Hey Leute, was riecht hier so komisch? Die Leute drehen sich um und sehen, die ganze Stadt brennt. Alle laufen zurück. Keiner kümmert sich mehr um mich. Ich laufe einfach weg. Niemand sieht es. Und beim Fluss warten wir mit Pferden und bringen ihn her. Bravo! Roller lebe hoch! Hauptmann Mohr lebe hoch! Hoch! Schluss jetzt! Das ist kein Tag zum Feiern. 80 Menschen sind im Feuer gestorben. Aber die Stadt war doch leer. Naja, leer. Alte, Kranke und Frauen mit kleinen Kindern sind in den Häusern geblieben. Ach ja, die Kinder. Das war ein Spaß. In einem Haus habe ich ein Baby unter dem Tisch gefunden. Na, Kleines, habe ich gesagt. Warum weinst du? Ist dir vielleicht kalt? Da kann ich helfen. Dann habe ich das Baby ins Feuer geworfen. Bruder, gut gemacht. Dem ist nicht mehr kalt. Du hast ein Kind getötet? Und das findest du auch noch gut? So einen wie dich brauche ich nicht in meiner Bande. Verschwinde! Aber Hauptmann... Hau ab, sage ich! Wenn ich dich noch einmal hier sehe, bist du tot! Räuber, euer Spiel ist aus. 1700 Soldaten sind im Wald. Heute Abend seid ihr alle tot. 1700 Soldaten? Wir sind nur 80. Aber es gibt eine Lösung. Gebt uns Mohr und ihr seid frei. Nein, den Hauptmann bekommt ihr nicht. Da müsst ihr vorher schon mich töten. Und mich auch. Und mich! Freunde, ich danke euch. Wir leben zusammen und wir sterben zusammen. Tod oder Freiheit? Tod oder Freiheit!